Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 836 an Schiller. Ihre beiden neuen Rätsel haben den schönen Fehler der ersten, besonders des Auges, dass sie entzückte Anschauungen des Gegenstandes enthalten, worauf man fast eine neue Dichtungsart gründen könnte. Das zweite habe ich aufs erste Lesen, das erste aufs zweite Lesen erraten. Meo voto, würden Sie den Regenbogen an die erste Stelle setzen, welcher leicht zu erraten, aber erfreulich ist, dann käme meins, welches kahl, aber nicht zu erraten ist, dann der Blitz, welches nicht gleich erraten wird und in jedem Fall einen sehr schönen und hohen Eindruck zurücklässt. Ich wünsche, dass Sie morgen Mittag mit mir essen möchten, damit wir einmal mit Meiern wieder in einiger Behaglichkeit zusammensitzen. Sie sollen mit absonderlichen Soßen bewirtet werden. Ich wünsche es umso mehr, als ich zu Anfang der andern Woche wieder nach Jena zu gehen gedenke. Weimar am 2. Februar 1802 G. Ich bemerke noch, dass August Ihre beiden Rätsel schon in der Hälfte des Vorlesens geraten hat.